mit Gott und seinem Triebe, das ist die rechte Bahn, die führet durch Gefahr auch endlich in das Kanaan. Und durch von ihm geprüfte Liebe auch an sein heiliges Altar und bindet Herz und Herz zusammen.